unser Zungenbrecher. Der Leutnant von Leuten befiehlt seinen Leuten, nicht eher zu läuten, als der Leutnant von Leuten zu läuten befiehlt.